Woldemar, ein ganz klein wenig Taschenmoltke, wollte nicht darauf verzichten, den großen Hannibal auf Herz und Nieren zu prüfen, und so stiegen wir denn in Nähe des Sees aus, an einer kleinen Station, die, glaube ich, Borghetto Tuoro heißt. Es war für einen Laien über Erwarten interessant, und selbst ich, die ich sonst gar keinen Sinn für derlei Dinge habe, verstand alles und fand mich leicht in jeglichem zurecht. Ja, ich hatte das Gefühl, dass ich in diesem hochgelegenen Engpass ebenfalls über die Römer gesiegt haben würde. Der See hat viele Zu- und Abflüsse. Einer dieser Abflüsse, mehr Kanal als Fluss, nennt sich der Emissarius, was mich sehr erheiterte. Noch interessanter aber erschien mir ein anderer Flusslauf, der, weil er am Schlachttage von Blut sich rötete, der Sanguinetto heißt. Das Diminutiv steigert hier ganz entschieden die Wirkung. Der See ist übrigens sehr groß, 10 Meilen Umfang und dabei flach, weshalb der erste Napoleon ihn auspumpen lassen wollte. Da hätte sich dann ein neues Herzogtum gründen lassen. »Schau, schau«, sagte der alte Dubslav, »wer der blassen Comtesse das zugetraut hätte. Ja, reisen und in den Krieg ziehen. Da lernt man, da wird man anders.« Und er legte den Brief beiseite. Zugleich war aber ein stilles Behagen über ihn gekommen, und er überdachte, wie manche Freude das Leben doch immer noch habe. Vor ihm in den Parkbäumen schlugen die Vögel, und ein Buchfink kam bis auf den Tisch und sah ihn an, ganz ohne Scheu. Das tat ihm ungemein wohl. Etwas ganz besonders Schönes im Leben ist doch das Vertrauen, und wenn's auch bloß ein Piepvogel ist, der es einem entgegenbringt. Einige haben eine schwarze Milz und sagen, alles sei von Anfang an auf Mord und Totschlag gestellt. Ich kann's aber nicht finden. Engelke kam, um abzuräumen. »Es ist ein schöner Tag heute«, sagte Dubslav, »und die Krokusse kommen auch schon raus. Eigentlich habe ich nicht geglaubt, dass ich so was Hübsches noch mal sehen würde. Und wenn ich dann denke, dass ich das alles der Buschen verdanke, merkwürdige Welt. Sponholz hatte immer bloß seine grünen Tropfen und Moscheles hatte nichts als seinen ewigen Torgelow. Und nun kommt die Buschen und mit einem Mal ist es besser. Tja, wirklich merkwürdig. Und nun kriege ich auch noch, wenn auch bloß leihweise, solch hübschen Brief von einer hübschen jungen Frau, noch dazu Schwiegertochter. Tja, Engelke, so geht's, nicht zu glauben. Und da hättest du vorhin den Buchfinken sehen sollen, wie der mich ansah. Bloß als du kamst, da flog er weg. Er muss sich vor dir gegrault haben. Och, gnädiger Herr, vor mir grault sich keine Kreatur. Will dir's glauben, und du sollst sehen, heute haben wir einen guten Tag. Uns kommt auch noch wer, an dem man sich freuen kann. Wie mir schlecht war, da kam Cousin-Léger und die Prinzessin. Aber heute kam ein Buchfink. Und ich bin ganz sicher, der hat noch ein Gefolge. Dubslavs Ahnungen behielten recht, und als der Nachmittag da war, kam Lorenzen, der sich, seitdem der Alte seinen Katzenpfötchen-Tee trank, nur selten und immer bloß flüchtig hatte sehen lassen. Aber das war rein zufällig und sollte nicht eine Missbilligung darüber ausdrücken, dass sich der Alte bei der Buschen in die Kur begeben. »Na endlich«, empfing ihn Dubslav, als Lorenzen eintrat. »Wo bleiben Sie? Da heißt es immer, wir Junker wären kleine Könige. Ja, wer es glaubt, alle kleinen Könige haben ein Cortège, das sich in Huldigungen und Purzelbäumen überschlägt. Aber von solchem Gefolge habe ich noch nicht viel gesehen. Baruch ist freilich hier gewesen und dann Cousin-Léger und dann die Prinzessin. Aber der, der so halb ex officio kommen sollte, der kommt nicht und schickt höchstens mal die Kollege oder die Elfriede mit einer Anfrage. Sterben und verderben kann man. Und das heißt dann Seelsorge.« Lorenzen lächelte. »Herr von Stechlin, Ihre Seele macht mir trotz dieser meiner Vernachlässigung keine Sorge, denn sie zählt zu denen, die jeder Spezialempfehlung entbehren können. Lassen Sie mich sehr menschlicher für einen Pfarrer beinahe lästerlich sprechen, aber ich muss es. Ich lebe nämlich der Überzeugung, der liebe Gott, wenn es mal soweit ist, freut sich, Sie wiederzusehen. Ich sage, wenn es soweit ist, aber es ist noch nicht soweit. Ich weiß nicht, Lorenzen, ob Sie recht haben. Jedenfalls aber befinde ich mich in meinem derzeitig erträglichen Zustand nur mit Hilfe der Buschen. Und ob mich das nach oben hin besonders empfehlen kann, ist mir zweifelhaft. Aber lassen wir die heikle Frage. Erzählen Sie mir lieber etwas recht Hübsches und Heiteres, auch wenn's nebenher etwas ganz Altes ist, etwa das, was man früher Miss Zellen nannte. Das ist mir immer das Liebste gewesen und ist es noch. Was ich da so in den Zeitungen lese, voran das Politische, das weiß ich schon immer alles. Und was ich von Engelke höre, das weiß ich auch. Beiläufig natürlich nur vom alleregoistischsten Zeitungsleserstandpunkt aus. Ein wahres Glück, dass es Unglücksfälle gibt, sonst hätte man von der Zeitungslektüre so gut wie gar nichts. Aber Sie lesen auch sonst noch allerlei, mitunter sogar Gutes, freilich nur selten, und haben ein wundervolles Gedächtnis für Räubergeschichten und Anekdoten aus allen 5 Weltteilen. Außerdem sind Sie Friderikus Rexmann, was ich Ihnen eigentlich am höchsten anrechne, denn die Friderikus Rex-Leute, die haben alle Herz und Verstand auf dem rechten Fleck. Also suchen Sie nach irgendwas der Art, nach einer alten Zieten- oder Blicher-Anekdote, kann meinetwegen auch Wrangel sein, ich bin dankbar für alles. Je schlechter es einem geht, je schöner kommt einem sowas kavalleristisch Frisches und Übermütiges vor. Ich spiele mich persönlich nicht auf Heldentum aus, renommieren ist ein elendes Handwerk, aber das darf ich sagen. Ich liebe das Heldische und Gott sei Dank kommt dergleichen immer noch vor. Gewiss kommt sowas immer noch vor. Aber, Herr von Stechlin, all dies Heldische? No, aber Lorenzen, Sie werden doch nicht gegen das Heldische sein. So weit sind Sie doch noch nicht. Und wenn es wäre, da würde ich ernstlich böse. Das lässt Ihre Güte nicht zu. Sie wollen mich einfangen, aber diesmal glückt es nicht. Was haben Sie gegen das Heldische? Nichts, Herr von Stechlin, gar nichts. Im Gegenteil, Heldentum ist gut und groß und unter Umständen ist es das Allergrößte. Lasse mir also den Heroenkultus durchaus gefallen, das heißt den echten und rechten. Aber was Sie da von mir hören wollen, das ist, Verzeihung für das Wort, ein Heldentum zweiter Güte. Mein Heldentum soll heißen, was ich für Heldentum halte, das ist nicht auf dem Schlachtfelde zu Haus. Das hat keine Zeugen. Oder doch immer nur solche, die mit zugrunde gehen. Alles vollzieht sich stumm, einsam, weltabgewandt, wenigstens als Regel. Aber freilich, wenn die Welt dann ausnahmsweise davon hört, dann horche ich auf. Und mit gespitztem Ohr, wie ein Kavalleriepferd, das die Trompete hört. Gut, meinetwegen. Aber Beispiele kann ich geben. Da sind zunächst die fanatischen Erfinder, die nicht ablassen von ihrem Ziel, unbekümmert darum, ob ein Blitz sie niederschlägt oder eine Explosion sie in die Luft schleudert. Da sind des Weiteren die großen Kletterer und Steiger, sei es in die Höhe, sei es in die Tiefe. Da sind zum Dritten die, die den Meeresgrund absuchen wie eine Wiese. Und da sind endlich die Weltteildurchquerer und die Nordpolfahrer, ach, der ewige Nansen. Nansen, der, weil er die diesseits verlorene Hose jenseits in Grönland wiederfand, auf den Gedanken kam, was die Hose kann, kann ich auch. Und daraufhin fuhr er über den Pol, oder wollte wenigstens. Lorenz nickte. Na ja, das war klug gedacht. Und dass dieser Nansen sich an die Sache ranmachte, das respektiere ich, auch wenn schließlich nichts draus wurde. Bleibt immer noch ein Bravourstück, gewiss, da sitzt nur wer so im Eise, sieht nichts, hört nichts, und wenn wer kommt, ist es höchstens ein Eisbär. Indessen erfreut sich doch, weil es wenigstens was Lebendiges ist. Ich darf sagen, ich habe einen Sinn für dergleichen. Aber trotzdem, Lorenzen, die Garde bei Saint-Privat ist doch mehr. Ich weiß nicht, Herr von Stechlin, echtes Heldentum, oder um es noch einmal einzuschränken, ein solches, das mich persönlich hinreißen soll, steht immer im Dienst einer Eigenidee, eines allereigensten Entschlusses. Auch dann noch, ja mitunter dann erst recht, wenn dieser Entschluss schon das Verbrechen streift. Oder was fast noch schlimmer, das Hässliche. Kennen Sie den Cooperschen Spy? Da haben Sie den Spion als Helden. Mit anderen Worten, ein niedrigstes als höchstes. Die Gesinnung entscheidet. Das steht mir fest. Aber es gibt da Beispiele noch andere, noch bessere. Da bin ich neugierig, sagte Dubslav. Also wenn es sein kann, Name? Name Greeley. Leutnant Greeley. Yankee pur sang. Und im Übrigen auch einer aus der Nordpolfahrergruppe. Will also sagen, Nansen der Zweite? Nein, nicht der Zweite. Was er tat, war viele Jahre vor Nansen. Und er kam höher hinauf, weiter nach dem Pol zu, oder waren seine Eisbär-Rencontres von noch ernsthafterer Natur? All das würde nicht viel besagen. Das herkömmlich Heldische fehlt in seiner Geschichte völlig. Was an seine Stelle tritt, ist ein ganz anderes. Aber dies andere, das gerade macht es. Und das war? Nun denn, ich erzähle nach dem Gedächtnis und dem Einzelnen und Nebensächlichen irre ich vielleicht, aber in der Hauptsache stimmt es. Also zuletzt, nach langer Irrfahrt, waren es noch ihrer fünf, Greeley selbst und vier seiner Leute. Das Schiff hatten sie verlassen und so zogen sie hin über Eis und Schnee. Sie wussten den Weg, soweit sich davon Weg sprechen lässt, und ihre Sorge war nur, ob das bisschen Proviant, das sie mit sich führten, Schiffszwieback und gesalzenes Fleisch, bis an die nächste menschenbewohnte Stelle reichen würde. Jedem war ein höchstes und doch zugleich auch wieder geringstes Maß als tägliche Provision zubewilligt. Und wenn man dieses Maß einhielt und kein Zwischenfall kam, so musste es reichen. Und einer, der noch am meisten bei Kräften war, schleppte den gesamten Proviant. Das ging so durch Tage. Da nahm Leutnant Greeley wahr, dass der Proviant schneller hinschmolz als berechnet, und nahm auch wahr, dass der Proviantträger selbst, wenn er sich nicht beobachtet glaubte, von den Rationen nahm. Das war eine schreckliche Wahrnehmung, denn ging es so fort, so waren sie samt und sonders verloren. Da nahm Greeley die drei anderen beiseite und beriet mit ihnen. Eine Möglichkeit gewöhnlicher Bestrafung gab es nicht, und auf einen Kampf sich einzulassen ging auch nicht. Sie hatten dazu die Kräfte nicht mehr. Und so hieß es denn zuletzt, und es war Greeley, der es sagte, wir müssen ihn hinterrücks erschießen. Und als sie bald nach dieser Kriegsgerichtsszene wieder aufbrachen, der heimlich Verurteilte vorn an der Tete, trat Greeley von hinten an ihn heran und schoss ihn nieder. Und die Tat war nicht umsonst gewesen. Ihre Rationen reichten aus, und an dem Tage, wo sie den letzten Bissen verzehrten, kamen sie bis an eine Station. Und was wurde weiter? Ich weiß nicht mehr, ob Greeley selbst bei seiner Rückkehr nach New York als Ankläger gegen sich auftrat, aber das weiß ich, dass es zu einer großen Verhandlung kam. Und in dieser wurde er freigesprochen und im Triumph nach Hause getragen. Und Sie sind einverstanden damit. Mehr. Ich bin voller Bewunderung. Greeley, statt zu tun, was er tat, hätte zu den Gefährten sagen können, unser Exempel wird falsch und wir gehen an des einen Schuld zugrunde. Töten mag ich ihn nicht, sterben wir also alle. Für seine Person hätte er so sprechen und handeln können. Aber es handelte sich nicht bloß um ihn. Er hatte die Führer- und die Befehlshaberrolle, zugleich die Richterpflicht, und hatte die Majorität von drei gegen eine Minorität von einem zu schützen. Was dieser eine getan, an und für sich ein Nichts, war unter den Umständen, unter denen es geschah, ein fluchwürdiges Verbrechen. Und so nahm er denn gegen die geschehene schwere Tat die schwere Gegentat auf sich. In solchem Augenblicke richtig fühlen und in der Überzeugung des Richtigen, fest und unbeirrt ein furchtbares Etwas tun, ein Etwas, das aus seinem Zusammenhang gerissen, allem göttlichen Gebot, allem Gesetz und aller Ehre widerspricht, das imponiert mir ganz ungeheuer und ist in meinen Augen der wirkliche, der wahre Mut. Schmach und Schimpf oder doch der Vorwurf des Schimpflichen haben sich von jeher an alles Höchste geknüpft. Der Bataillonsmut, der Mut in der Masse, bei allem Respekt davor, ist nur ein Herdenmut. Dubslav sah vor sich hin. Er war augenscheinlich in einem Schwankezustand. Dann aber nahm er die Hand Lorenzens und sagte, Sie sollen recht haben. Dubslav hatte nach Lorenzens Besuch eine gute Nacht. Wenn man mal so was anderes hört, wird einem gleich besser. Aber auch der Katzenpfötchentee fuhr fort, seine Wirkung zu tun. Und was dem Kranken am meisten half, war, dass er die grünen Tropfen fortließ. Hör, Engelke, am Ende wird's noch mal was. Wie gefallen dir meine Beine? Wenn ich drücke, keine Kute mehr. Gewiss, gnädiger Herr, es wird nu wieder. Und das macht alles der Tee. Ja, die Buschen versteht es, das habe ich immer gesagt. Und gestern Abend, als Lorenzen hier war, war auch Lüt Agnes hier und hat unten in der Küche gefragt, wie es denn eigentlich mit dem gnädigen Herrn stünn. Und die Mamsell hat ihr gesagt, es stünde gut. Na, das ist recht, dass die Alte wie ein richtiger Doktor sich um einen kümmert und von allem wissen will. Und dass sie nicht selber kommt, ist noch besser. So ein bisschen schlecht Gewissen hat sie doch wohl. Ich glaube, dass sie viel auf dem Kerbholz hat und dass die Karline so ist, wie sie ist. Dann ist auch bloß die Alte schuld. Und das Kind wird vielleicht auch noch so. Sie dreht sich schon wie eine Puppe. Und dazu das lange blonde Zottelhaar. Ich muss dabei immer an Bällchen denken. Du weißt schon, als die gnädige Frau noch lebte. Bällchen hatte auch solche Haare und war auch der Liebling. Solche sind immer Liebling. Krippenstapel höre ich, soll sie auch in der Schule verwöhnen. Wenn die anderen ihn noch anglotzen, dann schießt sie schon los. Das ist ein kluges Ding. Engelke bestätigte, was Dubslav sagte, und ging dann nach unten, um dem gnädigen Herrn sein zweites Frühstück zu holen, ein weiches Ei und eine Tasse Fleischbrühe. Als er aber aus dem Gartenzimmer auf den großen Hausflur hinaustrat, sah er, dass ein Wagen vorgefahren war. Und statt in die Küche zu gehen, ging er doch lieber gleich zu seinem Herrn zurück, um mit verlegenem Gesicht zu melden, dass das gnädige Fräulein da sei. Wie? Meine Schwester? Ja, das gnädige Fräulein. Ey, da soll doch gleich eine alte Wand wackeln, sagte Dubslav, der einen ehrlichen Schreck gekriegt hatte, weil er sicher war, dass es jetzt mit Ruhe und Frieden auf Tage, vielleicht auf Wochen vorbei sei. Denn Adelheid mit ihren 76 setzte sich nicht gern auf eine Kleinigkeit hin in Bewegung. Und wenn sie die beinahe 4 Meilen von Kloster Wutz herüberkam, so war das kein Nachmittagsbesuch, sondern Einquartierung. Er fühlte, dass sich sein ganzer Zustand mit einem Male wieder verschlechterte und dass eine halbe Atemnot im Nu wieder da war. Er hatte aber nicht lange Zeit, sich damit zu beschäftigen, denn Engelke öffnete bereits die Tür und Adelheid kam auf ihn zu. »Dach, Dubslav, muss doch mal sehen. Unser Rentmeister Fix ist vorgestern hier in Stechlin gewesen und hat dabei von deinem letzten Unwohlsein gehört. Und daher weiß ich es. Ehe du persönlich deine Schwester sowas wissen lässt oder einen Boten schickst, da muss ich schon tot sein,« ergänzte der alte Stechlin und lachte. »Na nun, lass gut sein, Adelheid. Mach dir's bequem. Rück den Stuhl da heran.« »Den Stuhl da? Aber Dubslav, was du dir nur denkst, das ist ja ein Großvaterstuhl, oder doch beinahe.« Und dabei nahm sie stattdessen einen kleinen, leichten Rohrsessel und ließ sich darauf nieder. »Ich komm doch nicht zu dir, um mich hier in einen großen Polsterstuhl mit Backen zu setzen. Ich will meinen lieben Kranken pflegen, aber ich will nicht selber eine Kranke sein. Wenn es so mit mir stünde, wäre ich zu Hause geblieben. Du rechnest immer, dass ich 10 Jahre älter bin als du. Na ja, ich bin 10 Jahre älter. Aber was sind die Jahre? Die Wutzerluft ist gesund. Und wenn ich die Grabsteine bei uns lese, unter 80 ist da beinahe keiner von uns abgegangen. Du wirst erst 67. Aber ich glaube, du hast dein Leben nicht richtig angelegt. Ich meine deine Jugend, als du noch in Brandenburg warst. Und von Brandenburg immer rüber nach Berlin. Na, das kennt man. Ich habe da neulich was Statistisches gelesen. Damen dürfen nie Statistisches lesen, sagte Dubslav. Es ist entweder zu langweilig oder zu interessant. Und das ist dann noch schlimmer. Aber nun, klingle, verzeih mir, wird das Aufstehen so schwer, dass uns Engelke das Frühstück bringt. Du kommst à la Fortune du Pot und musst für lieb nehmen. Mein Trost ist, dass du 3 Stunden unterwegs gewesen. Hunger ist der beste Koch. Beim Frühstück, das bald danach aufgetragen wurde, die Jahreszeit gestattete, dass auch eine Schale mit Kiebitzeiern aufgesetzt werden konnte, verbesserte sich die Stimmung ein wenig. Dubslav ergab sich in sein Schicksal und Adelheid wurde weniger herbe. »Wo hast du nur die Kiebitzeier her?« sagte sie. »Das ist was Neues. Als ich hier noch lebte, hatten wir keine.« »Ja, die Kiebitze haben sich seit kurzem hier eingefunden an unserem Stechlin, da, wo die Binsen stehen. Aber bloß auf der Globsower Seite. Nach der anderen Seite hin wollen sie nicht. Ich habe mir gedacht, es sei vielleicht ein Fingerzeig, dass ich nun auch welche nach Friedrichsruh schicken soll.« Aber das geht nicht. Dann gelte ich am Ende gleich für eingeschworen und Unke notiert mich. Wer dreimal Kiebitzeier schickt, kommt ins schwarze Buch. Und das kann ich schon Woldemars wegen nicht. Ist auch recht gut. So was zu viel ist, ist zu viel. Er soll sich ja mit der Luca zusammen haben fotografieren lassen. Und während sie da oben in der Regierung und mitunter auch bei Hofe sowas tun, fordern sie Tugend und Sitte. Das geht nicht. Bei sich selber muss man anfangen. Und dann ist er doch schließlich auch bloß ein Mensch. Und alle Menschenanbetung ist Götzendienst. Menschenanbetung ist noch schlimmer als das goldene Kalb. Aber ich weiß wohl, Götzendienst kommt jetzt wieder auf und Hexendienst auch. Und du sollst ja auch, so wenigstens hat mir Fix erzählt, nach Dabuschen geschickt haben. Ja, es ging mir schlecht. Gerade wenn es einem schlecht geht, dann soll man Gott und Jesum Christum erkennen lernen. Aber nicht die Buschen. Und sie soll dir Katzenpfötchen-Tee gebracht haben und soll auch gesagt haben, Wasser treibt das Wasser. Das musst du doch raushören, dass das ein unchristlicher Spruch ist. Das ist, was sie Besprechen nennen. Oder auch Böten. Und wo das alles herstammt, Dubslav, Dubslav. Warum bist du nicht bei den grünen Tropfen geblieben und bei Sponholz? Seine Frau war eine Pfarrerstochter aus Kudorf. Hat ihr auch nichts geholfen. Nur sitzt sie mit ihm in Pfeffers, einem Schweizer Badeort, und da schmoren sie gemeinschaftlich in einem Backofen. Hat mir selbst erzählt, dass es ein Backofen ist. Der erste Tag war immerhin ganz leidlich verlaufen. Adelheid erzählte von Fix, von der Schmargendorf und der Schimonski und zuletzt auch von Maurermeister Lebenius in Berlin, der in Wutz eine Ferienkolonie gründen wolle. Gott, wir kriegen dann so viel armes Volk in unseren Ort und noch dazu lauter Berliner Bälge mit Plieraugen, aber die grünen Wiesen sollen ja gut dafür sein und unser See soll Jod haben, freilich wenig, aber doch so, dass man es noch gerade finden kann. Adelheid sprach in einem fort, derart, dass Dubslav kaum zu Wort kommen konnte. Gelang es ihm aber, so fuhr sie rasch dazwischen, trotzdem sie beständig versicherte, dass sie gekommen sei, ihn zu pflegen. Und nur wenn er auf Woldemar das Gespräch brachte, hörte sie mit einiger Aufmerksamkeit zu. Freilich, die italienischen Reisemitteilungen als solche waren ja langweilig. Und nur bei Nennung bestimmter Namen, unter denen Tintoretto und Santa Maria Novella oben anstanden, erheiterte sie sich sichtlich. Ja, sie kicherte dabei fast so vergnügt wie die Schmargendorf. Ein wirkliches, nicht ganz flüchtiges Interesse, wenn auch freilich kein freundliches, zeigte sie nur, wenn Dubsler von der jungen Frau sprach und hinzusetzte, sie hat so was Unberührtes. Nun ja, das liegt aber doch zurück. Wer keusch ist, bleibt keusch. Meinst du das ernsthaft? Natürlich meine ich es ernsthaft. Über solche Dinge spaß ich überhaupt nicht. Und nun lachte Adelheid herzlich und sagte, Dubslav, was hast du nur wieder für Bücher gelesen? Denn aus dir selbst kannst du doch sowas nicht haben und von deinem Pastor Lorenzen auch nicht. Der wird ja wohl nächstens eine freie Gemeinde gründen. So war der erste Tag dahingegangen. Alles in allem, trotz kleiner Ärgerlichkeiten, unterhaltlich genug für den Alten, der unter seiner Einsamkeit leidend meist froh war, irgendeinen Plauderer zu finden, auch wenn dieser im Übrigen nicht gerade der Richtige war. Aber das alles dauerte nicht lange. Die Schwester wurde von Tag zu Tag rechthaberischer und herrischer und griff unter der Vorgabe, dass ihr Bruder anders verpflegt werden müsse, in alles ein. Auch in Dinge, die mit der Verpflegung gar nichts zu tun hatten. Vor allem wollte sie ihm den Katzenpfötchen-Tee wegdisputieren. Und wenn abends die kleine Meißner Kanne kam, gab es jedes Mal einen erregten Disput über die Buschen und ihre Hexenkünste. So waren denn noch keine 8 Tage um, als es für Dubslav feststand, dass Adelheid wieder fort müsse. Zugleich sann er nach, wie das wohl am besten zu machen sei. Das war aber keine ganz leichte Sache, da die Kündigung notwendig von ihr ausgehen musste. So wenig er sich aus ihr machte, so war er doch zu sehr Mann der Form und einer feineren Gastlichkeit, als dass er es zu Wege gebracht hätte, seinerseits auf Abreise zu dringen. Es war um die 4. Stunde, das Wetter schön, aber auch frisch. Adelheid hing sich ihren Pelzkragen um, ein altes Familienerbstück, und ging zu Krippenstapel, um sich seine Bienenstöcke zeigen zu lassen. Sie hoffte bei der Gelegenheit auch was über den Pastor zu hören, weil sie davon ausging, dass ein Lehrer immer über den Prediger und der Prediger immer über den Lehrer zu klagen hat. Jedes Landfräulein denkt so. Die Bienen nahm sie so mit in Kauf. Es begann zu dunkeln, und als die Domina schließlich aus dem Herrenhause fort war, war das eine freie Stunde für Dubslav, der nun nicht länger säumen mochte, seine Miene zu legen. »Engelke«, sagte er, »du könntest in die Küche gehen und die Marie zur Buschen schicken. Die Marie weiß ja Bescheid da. Und da kann sie denn der alten Hexe sagen, Lüt Agnes soll er heute Abend mit heraufkommen und hier schlafen und immer da sein, wenn ich was brauche.« Engelke stand verlegen da. »Na, was hast du? Bist du dagegen?« »Nein, gnädiger Herr, dagegen bin ich wohl eigentlich nicht, aber ich schlafe doch auch nebenan und dann ist es ja, wie wenn ich für gar nichts mehr da wäre und fast so gut wie schon abgesetzt. Und das Kind kann doch auch nicht all das, was nötig ist. Agnes ist ja doch eine lütte Krab.« »Ja, das ist sie. Und du sollst auch in der anderen Stube bleiben und alles tun wie vorher, aber trotzdem, die Agnes soll kommen, ich brauche das Kind.« Und du wirst auch bald sehen, warum. Und so kam denn auch Agnes, aber erst sehr spät, als sich Adelheid schon zurückgezogen hatte, dabei nicht ahnend, welche Ränke mittlerweile gegen sie gesponnen waren. Auf die Verheimlichung kam es aber gerade an. Dubslav hatte sich nämlich wie Franz Mohr, an den er sonst wenig erinnerte, herausgeklügelt, dass Überraschung und Schreck bei seinem Plan mitwirken müssten. Agnes schlief in einer nebenan aufgestellten eisernen Bettstelle. Dubslav, gerade so wie seine Schwester, hatte das etwas auffällig herausgeputzte Kind bei seinem Erscheinen im Herrenhause gar nicht mehr gesehen. Es trug ein langes himmelblaues Wollkleid ohne Taille, dazu Knöpfstiefel und lange rote Strümpfe. Lauter Dinge, die Karline schon zu letzten Weihnachten geschenkt hatte. Gleich damals, am ersten Feiertag, hatte das Kind den Staat dann auch wirklich angezogen, aber bloß so still für sich, weil sie sich genierte, sich im Dorf damit zu zeigen. Jetzt dagegen, wo sie bei dem gnädigen Herrn in Krankenpflege gehen sollte, jetzt war die richtige Zeit dafür da.